1. Eigentlich ist es unnötig, juk ausfällig über die Unterstützung der Gläubigen zu schreiben, die er über die Angelegenheit bereits bestens informiert sei. 2. Ich kenne your Einsatzbereitschaft und ruhm mich deshalb vor den Makedonien damit, dass die Region Achaia schon seit dem letzten Jahr vorbereitet ist, wodurch ihr Eifer viel ander motiviert hat. 3. Denn ich habe ich die Brüder vorausgeschickt, damit unser Stolz auf euch in diesem Punkt nicht unbegründet bleibt, sondern damit er tatsächlich so vorbereitet seid, why ich es angekündigt habe. 4. Sollten nämlich Makedonia mit mir kommen und euch unvorbereitet vorfinden, mussten wir uns für unsere Zuversicht schamen, ganz zu schweigen von der Beschämung, die euch selbst treffen wird. 5. Daher hielt ich es für erforderlich, die Brüder zu bitten, vorab zu euch zu reisen und die Angekündigung gabe zu organisieren, damit sie als solchen echte Großzügigkeit und nicht als Ergebnis von Geist bereitstet. 6. Bedenkt Davy Folgens, where Nurse Barlick sat, word auch ein Entsprechen Geringernte einfahren, waren Dergenage, der Großzügig sat, auch ein Reiche und Gesegnet ernte erwarten darf. 7. Jeder soll so viel geben, why RS sich im Hazen Vorgenamen hat, one wider willen oder Osserenswang, den Gott schatzt einen Menschen, der MIT Freud gibt. 8. Gott besitzt die Markt, juch MIT Jeder Form von Nade im Überfluss zu beschenken, so dass Jederzeit als notwendig besitzt und darüber hinaus Mittel für Jeds gut Werk übrig hat. 9. Why es in der Schrift heißt, hat großzügig ausgeteilt und den Armen gegeben, sein gerechtigkeit hat besten für all Uigkeit. 10. Der DM Samen den Samen und das Brotzer Nerung gibt, word auch ihr Sart bereitstellen, sie vermehren und die Frukte ihr gerechtigkeit wachsen lassen. 11. Auf dies Weise wordet in Jeder Hinsicht reigenig sein, großzügig zu teilen, was wiederum durch unsere Vermittlung dazu führt, das Gott dank dargebracht word. 12. Denn diese Dienst lindet nicht nur den Mangel der Gläubigen, sondern bewirkt auch, dass durch viel Danksgebet ein reiches Maß an Anerkennung gegenüber Gott entsteht. 13. Aufgrund der Bewahrung in diesem Dienst werden sie Gott preisen, die auch gehorsam zu ihrem Bekenntnis zum Evangelium Christi bekennt und ihr Gemeinschaft mit ihnen und allen anderen großzügig pflegt. 14. In ihren Gebieten für euch werden sie ihr Sensuch nach euch zum Ausdruck bringen, weil sie die außergewöhnlich nade Gottes erkennen, die in euch wirksam ist. 15. Gott sei Dank für sein unbeschreibliches Geschenk, das allwert ihr besteht.